Das Brutale ist, dass du der Betriebsblindheit fast nicht entkommen kannst. Außer du hörst die folgende Folge an. So steigerst du deine Chancen nicht zu erblinden und schaffst dir einen Vorsprung zur Konkurrenz. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für außergewöhnliche und erfolgreiche Unternehmen unabdingbar sind. Also für alle die, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Ja, da mögen Sie sicher recht haben, aber in unserer Branche geht das nicht. Wir sind da ganz anders und speziell. Sicherlich hast du das auch schon gehört, stimmt's? Wir von AppleTree hören das sogar wöchentlich. Es meint also jede Branche, dass sie speziell sei. In gewisser Weise stimmt das sogar. Nur stimmt es nicht, dass es in der eigenen Branche nicht möglich sei, eine neue Strategie zu verfolgen. Vielmehr spielt uns die eigene Betriebsblindheit einen Streich. Wie wir der Betriebsblindheit möglichst wenig verfallen, wollen wir in diesem Kapitel erfahren. So viel sei schon mal zu verraten. Ohne den Blick von außen geht's nicht. Je größer dein Unternehmen ist, desto anfälliger bist du dafür, betriebsblind zu werden. Dies geschieht, weil mit zunehmender Größe auch die Administration zunimmt. Und damit wirst du schwerfälliger, weniger agil, mutig und vor allem, du wirst von überall her gewarnt, dass dieses und jenes nicht gehe, dass wir dies und jenes ja schon mal probiert hätten und damit gescheitert seien. Langjährige Mitarbeiter sind in vielerlei Hinsicht ein wertvoller Segen. Doch gerade sie laufen Gefahr, der Betriebsblindheit zu verfallen. Zudem weißt du ja mittlerweile, dass wir Menschen, ähnlich der Elektrizität, meist versuchen, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Meiner Erfahrung nach sind Fehler und das daraus folgende Scheitern der Hauptgrund, um betriebsblind zu werden. Dabei wissen wir doch, dass Fehler und Scheitern zum Lernen gehört. Darum sollten wir Fehler unbedingt zulassen und Misserfolge nutzen, um aus ihnen zu lernen. Darum heißen wir ja Unternehmer, weil wir etwas unternehmen. Und damit gewinnen wir neue Sichtweisen, bekommen Ideen und wissen zumindest, was bisher nicht funktioniert hat. Wenn du nun bewusster mit solchen Situationen umgehst, wird es dir gelingen, weniger der Betriebsblindheit zu verfallen. So entstand übrigens auch dieses Buch. Als ich mich bewusst mit meinen schlimmsten Fehlern der letzten Jahre befasste und diese niederschrieb, machte es Klick. Klick, weil ich merkte, dass meine Erfahrungen bestimmt auch für andere Menschen wertvoll sind. Wäre ich aber nicht bewusst genug mit der Situation umgegangen und der Betriebsblindheit verfallen, wäre ich kaum auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Warum auch? Und was mich in solchen Prozessen, in denen ich meine eigenen Fehler niederschreibe, besonders fasziniert, ist Folgendes. Ich spüre förmlich, dass sich meine eigene Betriebsblindheit abbaut. An neuen Stellen tut sie sich zwar auf, aber im Großen und Ganzen komme ich damit unserem Eigenbild immer etwas näher. Und wenn dein persönliches Eigenbild näher an dein Fremdbild kommt, umso effizienter bist du unterwegs. Und genau so verhält es sich mit deinem Unternehmen. Wie eingangs erwähnt, geht es nicht ohne externe Sicht auf die Dinge. Denn unser eigener Blickwinkel wird sich allmählich immer weiter verengen und gewisse Bereiche werden ganz ausgeblendet. Hol dir Externe, die dir wohlgesonnen sind und mit ihrer Sichtweise nicht hinter den Berg halten. Das kann manchmal ganz schön unangenehm sein. Doch du willst doch dein Unternehmen entwickeln, oder? Eben. Dann gehört auch das Anschauen von Unangenehmen dazu. Eine elegante Art, externe Sichtweisen zu bekommen, sind Innovationszirkel oder auch Think Tanks. Wir wollen uns nun um die Innovationszirkel kümmern und dir eine Anleitung geben, wie du möglichst rasch selbst einen Innovationszirkel implementieren kannst. Als erstes suchst du dir 4 offene Unternehmer aus total unterschiedlichen Branchen. Dies ist wichtig, wie du später noch erkennen wirst. Erkläre jedem Einzelnen deine Idee des Innovationszirkels folgendermaßen. Das Ziel ist es, uns gegenseitig vor Betriebsblindheit zu schützen. Jede Branche ist spezifisch. Die Grundmechanismen, nach denen sie funktionieren, aber sind ähnlich. Produkte oder Dienstleistungen wollen verkauft werden. Ausgeliefert, abgerechnet und brauchen einen guten Service nach dem Kauf. Erkläre den anderen 4 Unternehmen also, dass ihr alle voneinander lernen könnt. Da ihr in komplett unterschiedlichen Branchen tätig seid, konkurriert ihr nicht gegenseitig. Alle sollen optimistisch, offen und neugierig sein. Immer mit dem Ziel, sich gegenseitig zu entwickeln. Ihr bildet also einen Zirkel aus insgesamt 5 Unternehmen. Nun besichtigt ihr im Abstand von 3 bis 4 Monaten jedes einzelne Unternehmen. Alle gemeinsam, das ist wichtig für den gegenseitigen Austausch. Bei diesen Besichtigungen soll jeweils die ganze Wertschöpfungskette angeschaut und erlebt werden. Zudem sollen sich alle Unternehmer anhand folgenden Fragen vorbereiten. Welche aktuellen 3 Engpässe habe ich in meinem Unternehmen? Unter Engpass verstehen wir ein akutes Problem, das eine ganze Abteilung oder das ganze Unternehmen betrifft. Einen Flaschenhals also. Denn nach der Besichtigung des jeweiligen Unternehmens sollen im vertrauten Kreis genau diese Engpässe diskutiert werden. Selten können alle Engpässe sofort beseitigt werden. Doch was fast nie ausbleibt, sind neue Sichtweisen und damit verbunden neue Ideen. Zum Abschluss will ich dir noch ein paar Praxisbeispiele mit auf den Weg geben und dir somit Mut machen, es auszuprobieren. Ein Unternehmer aus der Metallbranche hat dank der Flugzeugbranche neue Ideen gewonnen, um seine Logistik zu verbessern. Mehr noch, es entwickelte sich gar eine Zusammenarbeit zwischen den beiden. Dabei wurden sogar neue Marktmöglichkeiten geprüft und verwirklicht. Oder ein anderer Unternehmer erlangte dank eines Personalvermittlers völlig neue Einsichten und Ideen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wohlgemerkt, jenseits ausgetrampelter Pfade. Viele weitere Beispiele wären anzuführen. Doch nun bist du dran. Finde in den nächsten 10 Tagen 4 geeignete Unternehmer und stecke sie mit deiner Leidenschaft an. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen. Dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.